Allein das Wort ist doch schon toll. Web-Society. Das ist natürlich ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Web und Society. Und irgendwie möchte man sich das so gar nicht richtig vorstellen. Eine Gesellschaft, die nur im Internet existiert. Der elektronische Mensch als leuchtendes Vorbild. Das ist doch irgendwie schauderhaft, oder? Aber gar nicht mal so abwegig. Es reichen nämlich schon wenige Schritte auf dem Messegelände der CeBIT und diese Exemplare begegnen Ihnen sofort. Und sie sind wirklich ganz leicht zu erkennen. An ihrer Gesichtsfarbe, aschfahl, damit niemand auf die Idee kommt, dass man sich freiwillig dem Tageslicht aussetzen oder gar Wert auf ein gesundes Aussehen legen würde, wird die Leichenblässe noch durch schwarze Kleidung unterstrichen. Diese Exemplare nennen sich in Fachkreisen übrigens Nerds. Sie wissen schon, diese Computerfreaks, die Tag und Nacht vor ihrem Rechner sitzen und ständig verkabelt sind. Deren Verbindung zur Außenwelt besteht lediglich darin, dass sie die Internetadresse vom Deutschen Wetterdienst in ihren Favoriten gespeichert haben. Bitte, kein Nerd käme auf die simple Idee, einfach aus dem Fenster zu gucken, um zu schauen, wie das Wetter ist. Erstens sind die Fenster immer abgedunkelt, damit die Darstellung auf dem Bildschirm ja nicht verfälscht wird. Und außerdem, also zweitens, kann man allem, was nicht aus Bits und Bytes besteht, ohnehin nicht trauen. So ein Nerd kennt auch keine Erkältungen oder Bauchschmerzen. Aber lassen Sie den mal vor einem IP-Adressenkonflikt stehen, sprich, er hat Probleme mit seinem Netzwerk. Wunderbar, sag ich Ihnen. Das Gejammer ist dann groß. Jede Beziehungskrise ist dagegen Kleinkram. Und das alles nur, weil dann eben einmal nicht der Drucker direkt funktioniert, weil er angeblich den Computer nicht erkennt. Sowas kommt in den besten Familien einmal vor, dass man sich irgendwie nicht erkennt. Aber ein Nerd, der etwas auf sich hält, verweigert in solch einer Situation sogar die Nahrungsaufnahme, bis das Netzwerk wieder rund läuft. Und wo spielt sich für den typischen Nerd nun das wirkliche Leben ab? Klare Antwort. Die Realität ist da, wo das Pizzataxi herkommt. Okay, keine weiteren Fragen. Dankeschön. Wobei, irgendwie ist diese Technik ja schon toll. Ich habe eins von diesen wunderbaren Smartphones. Sie wissen schon, diese Handys, die fast alles können. Musik abspielen, E-Mails abrufen, im Internet surfen, navigieren. Ich kann damit an jedem Punkt der Welt via Internet abrufen, wo ich mich gerade befinde und das auf dem Satellitenbild anschauen, wie es dort aussieht. Das ist doch toll, oder? Außerdem habe ich natürlich meinen Terminkalender und sämtliche Adressen sowie Telefonnummern hier gespeichert. Wirklich praktisch. Und ehrlich gesagt, ohne Smartphone, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich jemanden erreichen sollte. Oder glauben Sie etwa ernsthaft, ich würde noch eine Telefonnummer auswendig lernen? Das wäre ja völliger Blödsinn. Mein Gedächtnis ist kleiner als eine Zigarettenschachtel und hat ein formschönes Design und ist auch noch tragbar. Jawohl. Ob ich darüber nicht den Bezug zum normalen Leben verliere, wenn ich mich ganz auf mein Handy verlasse, wollen Sie wissen? Keineswegs. Schließlich bin ich durchaus praktisch veranlagt und irgendwie auch handwerklich begabt. Darum ist mein intelligentes Smartphone auch sogar eine Wasserwaage. Und nun kommen Sie mir nicht damit, dass das ein völlig nutzloses Detail wäre. Das ist es nämlich nicht.